Ich beobachtete die Welt und es sah Menschen, die sich belogen, umeinander herschleichten wie fremde Wesen und Verrat, Betrug, Misstrauen, Falschheit ist dort gewesen. Und die Lüge hatte Macht zu regieren und man hielt sie für wahr und betete sie an und folgte ihr hier ohne Scham mit diebischer Gier. Und mir wurde kalt und ich wurde eine Zeit zu Stein und ich hatte Furcht, denn ich fühlte allein. Und das Licht war grau und die Nacht war blass und ich suchte den Rausch von süßem Glas. Wie kaltes Wasser um einigen vollen Brand zu stillen, doch die Narben wuchsen zu frischen Wunden und die Zeit wurde ewig gesplittert in Stunden. Und meine Seele schrie zum Gott des Lebens und er hörte mein Flehen. Und ich konnte den König in Gestalt eines brüllenden Löwen sehen. Und er schaute mir, doch es wuchs in die Kraft, die Kraft der Neugeburt, die Liebe schafft. Und Christus zog an meinem Herz und ich verlor den Weltenschmerz. Wie eine Schlange ablegt ihre alte Haut, so wurde der Leib zu Geist erbaut. Denn die Gott suchen, in die Jesus hineinschaut. Öffnet den Palast der Sonne und mir wurde blind und ich sah Licht durch Licht. Und Türen schlugen auf, die viele Zeiten sind verschlossen und durchflutet von Leben. Lohnt es sich, gegen den Strom zu streben, in dem die Welt ging verloren. Doch auch nach der Sintflut wurde alles neu geboren und ein neuer Bund wurde geschlossen, sodass wir Seelen feiern mit den Engeln im Himmel. Und die Nacht war blass und ich suchte den Rausch von süßem Glas. Ich beobachtete die Welt und ich sah Menschen, die sich belogen, umeinander herschleichten wie fremde Wesen. Und Verrat, Betrug, Misstrauen, Falschheit ist das gewesen. Und die Nacht war grau und die Nacht war blass und das Licht war grau und ich suchte im Rausch von